Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 33, 2018, Episode 583. Es gibt Wichtigeres als Geld. Ich werde diese Woche nicht auf dem Thema Zensur rumreiten, auch wenn es einen Anlass dazu gäbe. Ja. Also ich habe es einfach aufgegeben. Die Menschheit ist einfach zu dumm, offenbar, zu begreifen, was sie da gerade tut. Ja. Man freut sich, wenn jemand die Meinung, die nicht gesetzeswidrig ist, zensiert wird von privaten Firmen. Da frage ich mich schon, wie weit ist es mit unserer Gesellschaft gekommen? Ja, also, naja, gut. So wird es denn wohl sein. Ja, ich geb da auf. Ja, ich kann das nicht ändern. Aber meine Geringschätzung für die Gesellschaft wächst da natürlich weiter an. Das ist ganz klar. Aber nein, das Thema sollte ein anderes sein. Aber der Mann, der hat wahrscheinlich das Vertrauen in eine intelligente Gesellschaft auch verloren. Ich rede von Elon Musk. Ja? Der hat nämlich in einem Blogbeitrag tatsächlich gesagt, übrigens auf dem Firmenblog, ja, es ist nicht einfach nur eine Spekulation, es ist auch nicht einfach nur ein einfacher Tweet, der da rausgesendet wird, so wie es von einigen zweifelhaften Medien verbreitet wurde. Ja, bei Alex Jones wäre das wahrscheinlich dann Fake News gewesen. Hier ist es ein Fakt. Ja. Aber es ist trotzdem eine Lüge, ganz einfach, dass es nur über Twitter verbreitet worden wäre. Aber egal. Gut. Die Tesla-Aktie soll wurde vom Handel ausgesetzt, kurzzeitig. Und es wird spekuliert, dass das Unternehmen ganz von der Börse genommen werden soll. Meiner Meinung nach wäre das ein richtiger Schritt von Elon Musk, denn er ist permanent unter Beschuss von Leuten, die weder von seinen Visionen noch von der allgemeinen Entwicklung und wie wichtig diese Entwicklung ist, auch ja, eine Ahnung haben. Und die wollen halt Kohle sehen, die Anleger. Ja. Das Problem ist ja, dass es auch von der Berichterstattung abhängt, beispielsweise, wenn ein Unternehmen an der Börse ist. Also wenn da irgend so ein Käseblatt ja mal wieder was gegen Tesla schreibt, weil irgend so ein Manager in einer alten Automobilfirma aus Good Old Europe ja vielleicht hier so wieder mal Lobbyarbeit betrieben hat, damit ja das Elektroauto von Tesla dasteht, als ob das das Schlimmste überhaupt wäre. Da wird auch mal vergessen, dass er auch in der Raumfahrt tätig ist, mit SpaceX beispielsweise, neue Akkutechnologien entwickeln, größte Akku-Farm beherbergt und so weiter. Aber ist ja alles wurscht, ja. Das wird gerne unterschlagen und so ist dann eben Musk oftmals der Sündenbock, was sich dann immer wieder massiv auf die Aktie auswirkt. Und das ist ein Faktor, was nicht nur die Anleger nervt, sondern das nervt auch Elon Musk. Und deswegen die Überlegung, quasi die Aktien wieder zurückzukaufen und das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Ja. Ich finde, das wäre eine richtige Entscheidung. Ja, es wird jede Menge Druck jetzt geben. Ein paar Aktionäre haben ja auch schon geklagt gegen diese Aussage. Und ich hoffe aber trotzdem, dass Elon Musk da sich nicht überreden lässt, das dann nicht zu tun, sondern dass er das durchzieht und die Firma wieder in eigenen Händen hat. Ich glaube, er kann es leisten. Die Sache ist die, dass eben so Leute wie Elon Musk ihrer Zeit eben etwas voraus sind. Das muss man ganz klar sagen. Und dass die normalen Leute und auch die ein großer Teil der Gesellschaft nicht verstehen, wo die Ziele liegen. Nämlich nicht in schnell Geld zu machen, sondern langfristig zwar jede Menge Geld zu machen, aber erstmal die Technologien grundlegend zu revolutionieren. Und früher ging das eigentlich ganz gut mit Geldgebern. Ja? Wären da nicht immer wieder solche Geldgeber gewesen, früher, die gesagt hätten, okay, diese Idee ist vollkommen verrückt. Das ist absurd, dass sowas funktionieren soll. Aber ich gebe dem mal das Geld dafür. Denn wenn es funktioniert, dann wird das absolute Größte. Und man geht in die Geschichte ein. Ja. Heutzutage sind halt die Anleger sogar größtenteils anonym. Ja. Man kauft eben Aktien als Handelsware, verkloppt die dann wieder. Und Elon Musk könnte das eben umgehen, wenn er das von der Börse nimmt, das Unternehmen, und dann eben von privaten Investoren Geld annimmt außerhalb der Börsengeschichten. Ja? Dann wäre eben Tesla nicht mehr diesen Börsenkurs ausgesetzt, und dann könnte auch die Presse auch mal schreiben, was sie will, ja, egal, weil das nämlich keine Auswirkungen auf die Realität hat. Ja. Das ist ja das Absurde daran, und deswegen gehen heute eben diese, sage ich mal, geldgeilen Anleger und Visionäre, ja, die gehen nicht mehr zusammen, die sind nicht mehr kompatibel zueinander. Ja. Man kann natürlich sagen, ja, auch in der Vergangenheit waren die Leute, die Geld gegeben haben, die wollten auch etwas dafür haben. Ja, meistens war es aber dann eben nicht unbedingt riesige Gewinne, sondern auch Prestige. Ja. Und Aktienhandel, das geht nur noch um nackte Zahlen. Ja, da spielt es auch keine Rolle mehr, ob derjenige vielleicht eine der größten Ideen in der Neuzeit hat, die er versucht zu verwirklichen, ja, das spielt keine Rolle, da muss Geld fließen, ja, und das ist eben ein großes Problem. Ich hoffe, dass Tesla tatsächlich, wie angekündigt in diesem Blogbeitrag, da sich mittelfristig von der Börse zurückzieht. Das geht nicht von heute auf morgen, das könnte wahrscheinlich auch Elon Musk nicht stemmen. Aber das wäre ein Blick in die nahe Zukunft, und damit wären dann zumindest mal wieder gesichert, dass er sich dem widmen kann, für das er eigentlich lebt, nämlich für Visionen zu verwirklichen, die andere als unmöglich erachten. Ja, unmöglich ist auch das Verhalten Europas. Ich bin entschiedener Gegner der DSGVO, und ich werde jeden Tag wieder aufs Neue bestätigt damit. Nicht, weil ich gegen den Datenschutz per se bin, im Gegenteil. Aber die Art, wie das eben umgesetzt wird, ist nicht zielführend. Das bestraft Leute, die eben ganz und gar nicht die Daten missbrauchen, sondern das erschüttert das Internet in Europa in den Grundfesten. Weil, ich habe es ja eben gesagt, ne, Geld regiert die Welt. Ne? Und ja, die Visionäre, die gibt es auch im Internetbereich. Ja? Viele Blogger und Podcaster und was weiß ich. Aber natürlich die Vision auf einem ganz niedrigen Niveau, das muss man natürlich auch mal sagen, ne? Vor allem in Europa. Aber dennoch, sie sind vorhanden, und die haben halt oft jetzt ein Problem. Ja? Die sind jetzt entweder ebenfalls bei einer Firma angestellt oder haben eine Firma, oder sie können noch nicht mal mehr einen Cent verdienen mit ihren Blogs und müssen Angst haben, dass sie wegen dies oder das ist ja noch gar nicht alles per Gericht untermauert und abgeklärt, was darf man denn nun eigentlich überhaupt noch unter DSGVO machen? Ich selbst bin ja auch davon betroffen, ich habe seitdem die DSGVO aktiviert wurde, es nicht mehr gewagt, irgendwelche AdSense-Werbung auf den Blogs zu machen. Ich bin zwar guter Dinge, dass das vielleicht in den nächsten Monaten wieder passieren kann, auf allen meinen Blogs, ja. Aber momentan ist mir das einfach zu heikel. Und zu heikel ist es auch selbst für mittlere und manchmal sogar für größere Unternehmen, ja, denn mehr als 1000 US-Nachrichtenseiten haben Europa weiterhin ausgesperrt aus ihren Angeboten, weil sie verhindern wollen, dass europäische Nutzer auf die Seiten zugreifen können, denn damit würden sie automatisch der DSGVO unterliegen und das können diese nicht akzeptieren. Das finde ich auch ehrlich gesagt okay so. Wenn ich in der Position wäre, das so zu machen, ja, dann würde ich das sogar tun. Leider fehlen mir die technischen Voraussetzungen, die Seiten, die jetzt zum Beispiel angeboten werden oder die technischen Möglichkeiten, die zum Beispiel angeboten sind, werden von meinem Anbieter, hostete Blog-Plattform, sind einfach nicht vorhanden zu sagen, okay, User aus Europa dürfen nicht mehr auf meine Seiten. Außerdem ist es natürlich auch nicht zielführend, wenn ich ganz Europa aussperre. Weil da nun auch mal eben die Leute sind, die ich, oder auch die Leute unter anderem sind, die ich erreichen möchte. Auch wenn ich ehrlich gesagt immer mehr darüber nachdenke, Europa ganz den Rücken zu kehren. Ja. Naja, okay. Aber wie auch immer, diese Seiten, die sich das leisten können, die machen das offenbar. Wie gesagt, die aktuelle Liste umfasst momentan 1.100 aus Europa nicht erreichbare Angebote. Das ist schon ziemlich heftig. Irgendwie hat die EU damit Europa eine Art Reverse Great Firewall of China verpasst. Also wo nicht Europa diese Firewall aufzieht, sondern die anderen Länder ziehen die Firewall hoch gegen Europa, damit sie sich vor Europa schützen können. Ja. Das ist schon ziemlich heftig. Und ich muss schon sagen, das ist so eine skurrile Situation, aber so passiert es nun mal eben, wenn Politiker, die keinerlei Ahnung haben von Technik und von denen, da werde ich nachher noch einiges dazu sagen, ja, wenn die halt eben Gesetze verabschieden, die eben alle betreffen, dann ist das schon ziemlich traurig. Und eigentlich sollte man den Politikern, die hier offenbar keine Ahnung haben, das Recht entziehen, Entscheidungen im Internet zu fällen. Denn das Internet ist ja, wie der Name schon sagt, ein internationales Netzwerk. Jetzt hat die EU quasi hier diesem internationalen Netzwerk erheblichen Schaden zugefügt. Meiner Meinung nach sollte das so nicht mehr funktionieren. Ja. Aber die Alternativen sind nun halt auch mal oft nicht besser. Von daher werden wir sehen, ja, wie sich das dann entwickelt. Und vor allem, wie jetzt die Gerichte dann im Nachhinein, oder wie die Gerichte dann überhaupt entscheiden werden in Zukunft. Offenbar wird da, ja, entweder genau geprüft oder man scheut jetzt am Anfang noch die Klagen, damit erstmal ein bisschen Gras über die Sachen wächst, ja, bis sich niemand mehr drum kümmert. Denn wenn dann so kleine Blogger oder so in Grund und Boden geklagt werden und in den kompletten finanziellen Ruin getrieben werden, dann wird das niemand erfahren. Das wird, ja, wie gesagt, wenn ein C-Blogger, B-Blogger, ja, ich hasse diese Begriffe, aber es ist nun mal so, ja, wenn die da fertig gemacht werden und dann Schulden haben, aus denen sie nicht mal rauskommen oder sogar Freiheitsstrafen kriegen, ja, und dann vorbestraft sind und das Leben damit zerstört ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird es niemand interessieren Und ja, die A-Blogger und die gewerblichen Blogger, die werden das da ein bisschen besser haben. Die haben ihre Community hinter sich und die haben auch oftmals eine Rechtsabteilung, gerade wenn sie für eine Firma bloggen. Und somit ist, ja, ich weiß nicht, ist das vielleicht das Ziel der DSGVO, die Bürger mundtot machen und weniger dann versuchen zu kontrollieren, und da spielt es auch gar keine so große Rolle mehr, ob es erfolgreich ist, dies zu kontrollieren oder nicht, denn die Masse ist ja schon unterdrückt dann. Hört sich krass an, ist noch viel krasser, wenn ihr euch das überlegt, dann kommt ihr eigentlich auch zu dem Schluss, ne, dass hier was gewaltig schief läuft gerade. Ja. So, zwischendrin auch mal was Positives. Die Programmiersprache Julia ist jetzt in der Version 1.0 verfügbar, offiziell. Ja. Julia ist eine Programmiersprache, die, ja, sagen wir mal, hauptsächlich zur Visualisierung von Daten ist, zur Verarbeitung von beispielsweise Forschungsdaten, ja, aber auch gut für Machine Learning eingesetzt werden kann, ja, und auch so die Macher dieser Sprache auch für ganz normale Anwendungen, also herkömmliche Anwendungen geeignet sein soll. Ja, und das wäre vor allem, letzteres wäre natürlich eine interessante Geschichte. Persönlich kann ich nichts dazu sagen. Ich habe ehrlich gesagt erst vor kurzem von Julia, von dieser Programmiersprache erfahren. Die muss ich mir also erstmal genauer anschauen. Versionen sind natürlich verfügbar für alle drei großen Systeme, Windows, macOS und Linux. Aber wie gesagt, an sich kann ich jetzt eben noch nicht viel dazu sagen, aber ich begrüße immer jede neue Programmiersprache, und wahrscheinlich wird es dann auch so sein wie bei vielen anderen Programmiersprachen. Ich lerne so die Grundzüge und dann höre ich damit auf, weil ich keine Anwendung dafür habe. Und ja, so zieht sich das bei mir hin. Also wenn ich mal hier gucke, was habe ich denn da für Bücher stehen? Also Perl, Java, Basic. Gut, Basic kann ich noch am meisten. Ja, C, C++, PHP, Python natürlich. Da bin ich auch etwas weiter als normalerweise gekommen, aber trotzdem, ja, Anwendungen fehlen mir trotzdem. Ja, und noch so ein paar andere stehen hier im Regal, natürlich auch Assembler. Aber ja, gut, okay, ne, was soll's. So ist das nun mal. Auch hier werde ich wahrscheinlich keine Anwendung dafür haben. Aber ich habe mal geguckt, gerade weil ich ja so viel Programmiersprachen angefangen habe. Ja, übrigens zählt das auch für normale Sprachen bei mir. Ich hab so das Gefühl, das ist bei mir das Problem, ja. Ich fange alles an und bring's aber nicht zu Ende. Ja. Ja, die Geschichte meines Lebens. Nein, ich nerv euch jetzt nicht damit, ne? Aber auf Platz Nummer 1, schon zum zweiten Mal in Folge, Python, ja, yeah, oder Python, ja. Mir egal, ich sag Python, ich hab mir das eben so blöd angewöhnt und jetzt heißt es bei mir eben Python, fertig, so. Zweiter Platz ist C++, dritter Platz ist C. Ehrlich gesagt, der dritte Platz freut mich mehr als der zweite Platz, weil, ja, ich bin C-Verfechter. Ja, C++ ist was für riesige Teams vielleicht, ja, oder für Leute, die einfach aus den 90er sind und cool sein wollen, ja, weil sie können dann objektorientierte Programmiersprache, die alles unwahrscheinlich verkompliziert bei kleinen Programmen. Ich hasse objektorientierte Programmiersprachen, ja. Ich hasse sie ganz einfach. Java ist auf Platz 4, auf Platz 5 dann C-Sharp und so weiter. Platz 6 ist übrigens PHP. Julia kommt da auf Platz 32. Wow. Am Ende steht Force auf Platz 48. Ja, gut, okay. Wo ist denn meine heimliche Lieblingssprache? Lisp. Ah ja, Platz 34 ist Lisp. Genau, meine heimliche Lieblingsprogrammiersprache. Und ja, ich weiß nicht, soll ich das jetzt sagen, öffentlich im Netcast? Ich mag auch Perl ganz, ganz klein, winzig, bisschen. Okay. Ja, also, Ruby, damit konnte ich noch nie was anfangen. Naja, okay. gut, also. Die Liste der Programmiersprachen, ist das nicht herrlich? Newtonmail, für die ist es allerdings nicht ganz so herrlich, denn die stellen ihren Betrieb ein. Was ist denn da los? Was ist denn überhaupt Newtonmail? Ihr kennt Newtonmail nicht? Ein Service, der eben, sagen wir mal, verschiedene E-Mail-Adressen, ja, sammeln konnte. Ja, und wenn man so will, mit speziellen Diensten versehen hat. Und wenn ihr jetzt immer denkt, Moment mal, habe ich das nicht schon mal gehört irgendwo? Ja, nennt sich Gmail. Dann könnt ihr auch komplett verschiedene andere Dienste, ja, quasi mit Gmail drauf zugreifen auf diese E-Mail-Accounts, ja, und könnt diese verwalten mit der super genialen Gmail-Oberfläche und den entsprechenden Funktionen, die automatische Klassifizierung der Mails, ja, Aufteilung, Spamfilter und. Aber nein, Newton hat natürlich mit diesem Newton-Mail da etwas geboten, was eben nicht Google ist. Dafür kostet es eben 99,99 im Jahr. Yep. Und das haben dann eben viele Nutzer nicht honoriert und haben das dann eben nicht gemacht. Und da wurden dann eben nicht genug Kunden gefunden. Wen wundert's? Ich höre so ein bisschen Verbitterung in dem Beitrag zu dieser Entscheidung im Newton-Blog von dem Macher Rohit Nathani. Der hat da in einem Beitrag gut bei Newton, ja, geschrieben, dass es, naja, mal hier den einen Satz rauszupicken, dass es eben hart war, einen fairen Kampf zu führen und Marktanteile eben zu bekommen, frei übersetzt, von Firmen eben wie Google, Microsoft und Apple, die mit Bundling und Plattformpräferenzen Vorteile sich verschafft haben gegenüber den Kleinen sozusagen. Also ist zwar jetzt nicht wörtlich, aber diese Verbitterung kann man hier ganz klar rauslesen. Und naja, was soll man sagen? Warum hat der Mann das dann überhaupt gemacht? Ich meine, das war doch abzusehen, dass es so nicht geht, ja, und hier diese anderen da zu kritisieren, ja, das mit dem Bundling und Plattformpräferenzen, das mag zwar schon ein Grund gewesen sein, aber am Anfang, als Newtonmail eben den Service noch kostenlos angeboten hat, da ging es dann eben auch gut. Und ich muss ja auch sagen, man kann ja nicht hingehen und kann sagen, wir machen jetzt E-Mail wieder kostenpflichtig oder so. Ich meine, viele müssen ja schon mal grundsätzlich für ihren Mail-Account zahlen, wenn sie jetzt nicht unbedingt bei Google sind. Ja. Was weiß ich, ein Pro-Account beispielsweise beim großen deutschen Anbieter, wenn ich da mal gerade mal gucke, ja, ich pick mal wieder mal einen raus, rat aber jetzt nicht, welchen ich da jetzt nehme. Moment, gucke ich mal. Wir haben ja Zeit. Ne? So. dann haben die halt einen begrenzten Kosten und begrenztes kostenloses Angebot. Und wenn man dann eben hier einen vernünftigen E-Mail-Account haben will, das, was man bei Google kostenlos kriegt, nicht ganz so gut wie bei Google, aber immerhin, ja, dann muss man dafür halt schon was berappen, ne? Und zwar gar nicht mal so wenig. Jetzt gucke ich mal. Ja, Preise streiben sich schon gar nicht mehr hin. Das ist ja wunderbar. Moment mal. Ja, das ist dann 2,99 hier zum Beispiel im Monat. Ja, und wenn man noch ein bisschen näher, aber immer noch nicht ganz an Google rankommen will, ja, dann muss man noch eine höhere Stufe machen. Da ist allerdings auch hier wieder sehr begrenzt. Jetzt hat man 4,99 pro Monat und hat noch nicht mal die Hälfte von dem, was Google kostenlos anbietet, an Speicherplatz beispielsweise. Von der Funktion will ich erst gar nicht sprechen. Ja gut, die halten sich halt, aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr zahlt 4,99 und wollt dann so einen Service wie Newton Mail eben nutzen und da zahlt ihr nochmal 99,99 im Jahr, ja? Und das ist doch verrückt, sowas, ja, und genau deswegen hat dieser Dienst eben dann nicht mehr geklappt und das hätten die sich eigentlich ganz leicht an einer Hand abzählen können, ja. Ist doch klar. Naja, okay, also manchmal will man es eben nicht wahrhaben, wie es ist, ja, und tja, so sieht's aus. Also man kann sich immer wieder darüber riskieren, dass es Firmen gibt, die eben so viel Marktmacht haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem wenn diese Sachen kostenlos angeboten werden, ja, dann ist es halt so, dass es ein gewisser Grund hat wegen dieser für diese Marktmacht, nämlich dass die Nutzer das wollen. Es ist nicht so, dass jemand gezwungen wird, zum Beispiel Gmail zu nutzen. Ja. Die Tatsache, dass Gmail so erfolgreich ist, ist ganz klar, weil es zum Beispiel meiner Meinung nach der beste verdammte Maildienst auf diesem Planeten ist. Ja. Das ist meine Meinung. Manche sagen, nein, das mag ich nicht. Ich zahle lieber 9 Euro oder was, ja, oder 5 Euro und hole mir den anderen Maildienst, weil das ist nicht Google, ja. Dem deutschen Fuzzi vertraue ich eben mehr, ja, auch wenn hier die Datenschutzgesetze Richtung Regierung da überhaupt nicht so toll sind, ne? Und andere nehmen halt andere, das ist ja alles wunderbar, aber seht ihr, genau das ist ja die Sache. Man kann entscheiden, es gibt auch noch andere kostenlose E-Mail-Dienste, außer Google, viele sogar. Ja? Und da könnt ihr dann nicht mehr hingehen und könnt Google die Schuld geben, dass die Leute die Google-Dienste so gut finden. Ja? Ich hab vorhin auch mal geguckt, zum Beispiel als Alternative für das Google Docs, ja, weil ich habe momentan wirklich alles bei Google und das ist irgendwie ist das schon ja, also die Menge, die ich habe, die ist überdurchschnittlich, ja, das ist schon ein bisschen beängstigend, ja, weil ich denke immer, was ist denn los, wenn Google mir den Account mal sperren sollte? Dann ist es vorbei. Ja, ich bin aufgeschmissen dann. Dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ja. So krass ist das. Aber dann gucke ich immer mal nach Alternativen, wie könnte ich das anders machen. Ja, und dann habe ich zum Beispiel sowas gesehen wie Soho. Da habe ich mich auch dran erinnert, noch bevor Google dieses Google Docs gemacht hat, gab es schon Soho. Ja, und Zoho, wird es also geschrieben, Zoho, ich sage Zoho, ganz klar. Und da gab es das schon, also das Bearbeiten von Dokumenten, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, E-Mail, alles Mögliche, gab es da bereits schon zur Verfügung und die gibt es immer noch und ich habe mir das mal angeguckt, die sind gar nicht so schlecht. Also das ist eine gute Alternative zu Google. Aber, ja, ne? Wie sieht die Integration aus? Ein Soho-Handy gibt's nicht. Ne? Also von daher ist dann alles wieder mit Mehraufwand verbunden. Aber das könnte man sogar noch machen, ja. Also von daher ist das natürlich jetzt keine Sache. Selbst wenn Soho jetzt drauf wäre auf meinem Google-Handy und sogar voreingestellt wäre auf meinem Google-Handy, dann würde ich das wieder umstellen auf Google, weil, ja, das ist dann doch einfacher. Ja, ist nun mal so. Aber man könnte es nehmen. Und die Tatsache, also die waren vor Google, ja, und die gibt's immer noch. Die Tatsache, dass Google mit seinem Google Docs so weit voraus ist und so viel mehr Marktanteil hat als Soho, zeigt ganz klar, dass die Nutzer das genommen haben, weil sie es wollen. Ja, so. Was will man denn noch machen dagegen? Man will. Ach, naja. Die Frau Nahles hat heute den Lacher des Tages abgelassen. Leute, ich habe mich beinahe kaputt gelacht. Da war es mir auch egal, dass das eigentlich ziemlich traurig ist, dass eine Politikerin, die in der Regierung sitzt, ja, die sitzt ja, das ist ja unfassbar, die sitzt ja in der Regierung, ja, SPD-Vorsitzende, dass die sowas fordert, das sieht man, dass diese Leute überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie gerade reden, ja, in der Technik, also bitte, um Himmels Willen, die verlangt wirklich, dass die Marktmacht von Apple, Amazon, Google, Facebook und so weiter geschwächt wird, indem die Daten für alle vorgeschrieben werden. Also Daten für alle soll ein Gesetz werden. Sagt mal, sie hat nicht kapiert, um was es geht. Es geht darum, dass eben nicht alle die Daten bekommen. Da muss man was dafür tun, dass das niemals passiert. sonst stellt euch mal vor, ihr seid bei der Firma eures Vertrauens, ja, und dann ist diese Firma verpflichtet, die Daten auch an Google, an Facebook weiterzugeben. Das ist doch verrückt, sowas. Das steht doch im krassen Widerspruch wieder zur DSGVO. Ja? Also irgendwie da merkt man ganz klar, dass die Politiker nicht wissen, über was sie reden. Es ist fast schon traurig, das ist erschütternd und da wird es mir auch Angst und Bange, dass solche Menschen im Jahre 2018 überhaupt eine Entscheidungsgewalt haben, denn die Menschheit hängt von der Technologie ab. Das heißt, solche Entscheidungen sind für die Zukunft äußerst wichtig. Und dann kommen solche Techno-Legastheniker und wollen Entscheidungen, die jeglicher vernünftigen Grundlage entbehren. Ja? Und das Schlimme ist, da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja nur eine Person. Nein, das Schlimme ist, dass es wirklich eine Vielzahl von Politikern gibt, die möglicherweise sich davon überzeugen lassen oder sogar der Meinung sind, denn sie verstehen es eben nicht, wie die Zusammenhänge das sind und wo man wirklich drauf aufpassen muss, was man eben beachten muss bei diesen ganzen Geschichten. Ich meine, ich kann es an Diskussionen verstehen, wo zum Beispiel Leute, die sich durchaus mit der Technik auseinandersetzen und sich damit auch auskennen, dass die dann auch diskutieren, was ist wo richtig und was kann man machen, was kann man dafür tun und was muss man hier verbieten. Ja? Aber das ist ja noch nicht mal grundlegend richtig, diese Überlegung. Ja, ich weiß nicht. Das wäre so, ich will es mal den armen Menschen, den armen Politikern möchte ich das mal erklären, die keine Ahnung von der Technik haben. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn die Politik jetzt ein Gesetz macht, ja, dass man keine Feuerzeuge mit in den Wald nehmen darf, wenn man in den Wald spazieren geht, keine Feuerzeuge mitnehmen darf. Das macht man dann groß als, Feuerzeug-Grundverordnung, ja. Ist doch was, FZ, GVO, ne? Und sagt dann, okay, ne, also damit sind unsere Wälder, werden da also sicher. Ja, und dann gibt es eben die Diskussion wieder, darf ein Förster das dann machen? Wie sieht es aus mit der Knarre, wenn der schießt? Ne, kann ja auch Funken fliegen. Ne, ist, ne, also diese Unsicherheiten, aber gut, das ist ja wieder eine Sache. So, und dann kommt ein Gesetz, oder dann wird gefordert, dass es ein Gesetz gibt, dass die Feuerzeuge im Wald vereinheitlicht werden müssen. Ne? Also ihr versteht, wo da die Überlappung ist, ja, die Überlappung, ne? Dass das eine schließt das andere aus. Entweder sind dort Feuerzeuge verboten oder es sind keine verboten und dann müssen wir sie alle teilen, dass sie alle gleich gebaut sind, ja, und jeder muss jedem sein Feuerzeug geben. Das wäre dann die Schlussfolgerung hier, ne? Daten für alle, jeder muss jedem das Feuerzeug im Wald geben. Und wenn ihr das jetzt für absurd hält, dann muss ich euch recht geben. Das ist vollkommen absurd. Ja. Zurück, also das reingeholt ins normale Leben. Ja. So absurd ist das, was die Frau Nahles fordert, auch mit Daten für alle im Internet, ja, im Jahr 2018. Genauso absurd ist es. Unfassbar. Naja, gut. Ich hab genug für heute, ja, und ich habe hier ein schönes Video auch entdeckt, ja, da wird zum Beispiel Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress gefragt, ja, und das zeigt eben auch, dass nicht nur in Europa die Politiker Techno-Legastheniker sind, sondern auch die Senatoren in den USA. Guckt euch doch mal die, weil hätte ich fast schon wieder einen Kraftausdruck benutzt, sieht euch doch mal die lieben netten Menschen an, wie die gucken. Da meint ihr, ihr seid an Kriegsverbrechertribunal 1946. Wie die da die Augenbrauen hochziehen. Ja? Das erinnert mich an Jerry Lewis, wo bitte geht's zur Front, ja? Und was wollen sie dagegen tun? Und dann die Augenbrauen hochgezogen. Die Antwort erwartend. Ja, und dann so. Egal. Jedenfalls guckt euch das mal an, dann wisst ihr auch da, was ich meine. Ja, Gelächter macht sich breit. Die Musik passt übrigens sehr gut dazu, diese Charleston-ähnliche Musik. In diese Altersregion würde ich dann auch die Politiker dort einordnen, die dort sitzen und Mark Zuckerberg Fragen stellen. Ja, das war der einzige Moment, wo mir Mark Zuckerberg richtig leid tat. Weil er war so verunsichert, er hat überhaupt gar nicht mehr gewusst, was jetzt Sache ist, weil da Fragen gestellt wurden. Man sieht es in seinen Augen, ja. Da wurden Fragen gestellt. Ich weiß nicht, was der gedacht hat. Wahrscheinlich, das gibt's doch jetzt nicht wirklich. Der hat das jetzt nicht wirklich gefragt. Wie soll ich denn das jetzt erklären? So funktioniert halt nun mal das Internet. Also es ist echt traurig. Ne? Ich kann nur hoffen, ja, ich habe noch ein zweites Video verlinkt, also das Video, die Befragung habe ich auf jeden Fall hier in den Shownotes verlinkt. Ich habe noch ein zweites Video verlinkt, von dem ich hoffe, dass die Politiker niemals die Anime-Serie gucken, von dem dieses Lied, dieses Opening gemacht wurde, was ich verlinkt habe. Also da seht ihr auch ein paar Ausschnitte. Da geht es nämlich um solche AIs, ja, und Human Interfaces, ja, also solche HIEs. Ne? Die Serie heißt Beatless, ganz cool, aber hoffentlich guckt die niemals einer von unseren Politikern an, ja. Sonst bricht ihr Weltbild noch komplett zusammen und wahrscheinlich werden da noch Animes verboten, ja, weil das ist ja Teufelszeug, ne? Also unglaublich. Gut. Damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht für diese Woche. Heute alles, ich weiß nicht, in Sarkasmus überschwemmt. Naja. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, auf YouTube, TheNetcast, dort findet ihr den Channel, ja, und auch das Diskussionsforum. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base here. The Eagle has landed.